schreiben das Jahr 1853. In Wien regiert der junge Kaiser Franz Josef. Seine Herrschaft beruht auf einem stehenden Heer von Soldaten, einem sitzenden Heer von Beamten, einem knienden Heer von Priestern und einem schleichenden Heer von Denunzianten und auf den Ratschlägen seiner Mutter, von der man sagt, sie sei der einzige Mann bei Hofe. Sei streng! Sei stark! Sei kalt! Sei hart! Jedem gewähr das Seine, alles gewähr ins Reine. Gott erhalte, Gott beschütze uns, den jungen Kaiser! Der Kardinal-Erzbischof! Majestät, die heilige Kirche stößt auf Widerstand. Empörend! Majestät, die Kirche wünscht die Schulaufsicht im Land. Gewährt! Jedem gewährt das Seine, alles gewährt ins Reine. Gott erhalte, Gott beschütze uns, den jungen Kaiser. Eine Mutter! Gnade, Gnade, was auch war, den Tod verdient er nicht. Bitte. Sei streng. Wenn ich so könnte, wie ich wollte. Sei stark. Müsst ich nicht das tun, was ich soll. Sei kalt. Dann wär ich lieber mitleidsvoll und sei hart. Gut. Sei kalt! Sei hart! Abgelehnt! Was liegt noch an? Die Besprechung der politischen Lage. Majestät, der Krimkrieg droht sich ernsthaft auszuweiten. Dass wir Russland diesmal beistehen, ist nicht zu vermeiden. Russland danken wir die Rettung vor der Revolution. Außerdem ein Stück Türkei erhalten wir als Lohn. Wie beurteilen Sie die Lage, Graf Grüne? Stehen wir zu Russland, grollt uns England. Gehen wir mit England, zürnt uns Russland. In jedem Fall ein Bündnis wär fatal. Wir müssen uns entscheiden. Der Kaiser von Österreich muss gar nichts. Jeder wird das Seine, alles wird ins Reine. Gott erhalte, Gott beschütze uns, den jungen Kaiser. Jeder wird das Seine, sei glatt, alles wird ins Reine. Sei falsch, sei schlau. Darf ich Majestät untertänigst daran erinnern, dass die Kutsche nach Bad Ischl wartet? Die Audienz ist beendet, meine Herren. Aber was soll ich nun dem russischen Botschafter... Kriege sollen andere führen. Das glückliche Österreich heiratet.